Dialoge Seite 143. Halte fest, dass von den Zeitungen, von denen ich eben sprach, niemals die Grundlagen und Prinzipien meiner Regierung angegriffen werden. Sie werden stets nur polemische Scharmützel liefern, nur in den engsten Grenzen eine Gegnerschaft gegen das Herrscherhaus. Montesquieu, und welchen Vorteil willst du daraus ziehen?